1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Köln und das Rheinland ist im Karnevalsfieber, aber wir sind da und ich freue mich, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben eine freie Themennacht. Wer gerne mit mir sprechen möchte, ihr seid herzlich willkommen. 0800 220 50 50, das ist unsere kostenfreie Nummer. Ich frage euch, über was ihr Lust habt, euch mit mir hier zu unterhalten. Oder meldet uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt André. André ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. André, um was geht's? Ja, und zwar geht's darum, meine Ex-Freundin und mein Vater wollen bald heiraten. Ach du lieber Himmel, deine Ex-Freundin und dein Vater. Jawohl, genau. Wie alt ist der Vater, wie alt ist die Ex-Freundin? Mein Vater wird jetzt 48 im September und ja, meine Ex-Freundin ist oder wird jetzt 23 im März. Wie lange ist sie denn schon deine Ex-Freundin? Anders gefragt, wie lange seid ihr auseinander? Wir sind jetzt 2,5 Jahre auseinander und nach einem halben Jahr ungefähr kam sie dann mit meinem Vater zusammen. Ach so, genau, das wollte ich fragen. Also es lief nicht irgendwas damals schon parallel? Nee. Oder? Nein, man weiß es nicht. Ich hoffe es nicht. Wie lange warst du mit ihr zusammen? Ich war mit ihr 6,5 Jahre zusammen. So lange. Das heißt, du warst immer mit ihr dann auch bei deinem Vater und die kannten sich schon sehr lange sehr gut. Ja, richtig, genau. Das war damals, wo das alles anfing, war das die beste Freundin von meiner älteren Schwester. Da fragt man sich ja schon, wann hat das angefangen zu funken zwischen den beiden? Wirklich erst dann ein halbes Jahr später? Ja, also ich kann mir das ehrlich gesagt auch nicht so wirklich vorstellen. Ich mache mir da eigentlich jetzt immer noch viele Gedanken drüber, ja, weil halt mein Kind noch im Spiel ist. Ne? Ach, ihr habt ein gemeinsames Kind? Wir haben auch noch ein gemeinsames Kind. Ach, ist das aber merkwürdig. Dann heiratet sie es quasi den Opa des Kindes. Ja, genau, richtig. Das ist ja abgefahren. Ja, allerdings. Als du das erfahren hast, wie hast du denn darauf reagiert? Wie war das für dich? Für mich, also sag ich mal, war es wirklich extrem schlimm. Aber ich sag mal, ich wusste das ungefähr 1,5 Monate, habe ich mir schon sowas gedacht. Warum? Ne? Weil die einfach auffällig oft da war. Ja. Ne, die war wirklich jeden Tag da oder jedes Wochenende, wenn mein Sohn bei mir war, dann war die jeden Tag da. Was heißt da? Wohnst du mit deinem Vater zusammen? Nein, sag ich jetzt mal, die war jedes Mal bei meinem Vater und bei meiner Schwester. Ach so. Meine Eltern waren da schon getrennt. Ja. Und da war die dann jedes Mal da und angeblich nur wegen meiner Schwester, aber... Also da hast du schon gedacht, ist ja irgendwie ein bisschen komisch. Richtig, dann habe ich das meinen Freunden erzählt und die haben mich dann alle ausgelacht und wo das dann alles rauskam, haben sie dann blöd geguckt. Wer hat es dir denn dann definitiv gesagt? Sie oder dein Vater? Beide haben es mir gesagt. Ich bin dann sonntags, habe ich meinen Sohn wieder zu meiner Ex-Freundin hingebracht. Die hat dann bei meiner Schwester übernachtet. Und dann bin ich dann da reingekommen und meine Schwester war schon total verheult. Und dann setzen die beiden sich nebeneinander und haben mir dann gesagt, ja, wir beide sind zusammen. Und deine spontane Reaktion? Ich wollte einfach nur noch raus. Ja. Ich wollte raus aus dem Wohnzimmer, raus aus dem Haus und dann kam mein Vater hinter mir hergelaufen und fragte mich, ob ich ihn nicht irgendwo verstehen kann, weil er kann auch nichts für seine Gefühle. Und wie ist es denn heute? Kannst du ihn verstehen? Nee, immer noch nicht. Nee. Kannst du sie verstehen? Auch nee, das sowieso nicht. Das allerdings. Wie ist denn jetzt dein Verhältnis zu deinem Vater im Moment? Sehr, sehr gemischt. Sag ich mal, weil er ist auch LKW-Fahrer, er ist viel unterwegs. Und ja, wenn ich sehe, er zieht schon ein langes Gesicht, dann lasse ich ihn einfach links liegen, rede gar nicht mit ihm. Und wie ist das Verhältnis zu ihr? Du siehst sie ja nun zwangsläufig durch das Kind, wegen des Kindes. Ja, also sag ich mal, wenn es jetzt um den Kleinen geht, da sind wir uns schon relativ einig immer. Ja. So, wenn wir jetzt irgendwas gewartet haben, was uns angeht oder was jetzt halt die beiden angeht, dann... Das ist verspannt. Genau, dann zoffen wir uns halt manchmal auch schon. Das Kind lebt bei ihr? Das Kind lebt bei ihr, genau. Das Kind lebt bei ihr. Und die Hochzeit ist jetzt genau wann exakt? Am 17. April. Und gehst du hin? Ja, das weiß ich noch nicht. Also das ist so schwer, weil meine ganzen Verwandten, die kannten das ja auch, wo meine Ex und ich da noch zusammen waren. Und die kennen das. Ja, überhaupt, was sagt denn die ganze Verwandtschaft dazu? Die müssen doch auch... Zu dem Großteil meiner Verwandtschaft habe ich den Kontakt abgebrochen. Ja. Weil die haben sich halt auch nicht mehr drum gekümmert. Nicht, kein Hallo, kein gar nichts mehr. Und warum? Du, die sagen zu dir kein Hallo mehr? Nee, also die melden sich auch gar nicht mehr. Aber du hast den Trennungsschritt quasi vollzogen. Ich hatte damals den Trennungsschritt vollzogen, genau. Ist schon länger her. Ja, jetzt 2,5 Jahre ungefähr. Ah. Hat aber mit der Sache dann nichts zu tun. Nein. Ach so, das verstehe. Hat da mit der Sache nichts zu tun. Weißt du denn, was die Verwandten jetzt darüber denken, dass dein Vater mit deiner Ex? Ja, also die nehmen das anscheinend alle so hin, weil meine Verwandten, die fragen, ich habe mal eine kleinere Schwester andauernd, ob denn jetzt alle zur Hochzeit hinkommen und André dann auch. Aber ich gehe mal von aus, was ich weiß es nicht. Mhm. Da stehe ich wirklich mit gemischten Gefühlen. Finde ich auch eine schwierige Sache. Also natürlich könnte man jetzt so ganz objektiv sagen, okay, ihr wart ja getrennt. Ja. Unverzeihlich wäre es natürlich, wenn ihr noch zusammen gewesen wärt und sie hätte sich auf ihn eingelassen und er auf sie. Mhm. Aber das ist natürlich schon eine sehr belastende oder überlagerte Gefühlssache, wenn der eigene Vater mit der Ex und da ist ein Kind da noch im Spiel und wie erklärt man dem Kind das später mal mit dem Opa und das ist schon... Das wird noch eine harte Sache allerdings. Mhm. Vor allen Dingen hat sich damals dann, wo das rauskam mit ihr und meinem Vater, hat sich dann auch, bin ich dann halt auch in falschen Kontakt reingekommen und hab dann auch, Drogen genommen und hab dann auch schlagartig so zwischen 10 und 12 Kilo abgenommen. Mhm. Ja, und dann, wenn ich jemanden zum Reden brauchte, war nie einer da. Ja, ja. Ja, und aber wenn ich jemanden zuhören sollte, sollte ich das dann immer machen. Mhm. Ja, also ich meine, so nochmal so ganz, ganz streng objektiv gesehen, ist die Sache ja sauber. Ja. Ne? Muss man so sagen. Ja. Weil sie getrennt war. Wir wollen mal hoffen, dass das vorher dann auch, dass da nichts gelaufen ist. Ich hoffe es auch. Ja. Kann ich sagen. Aber dennoch muss ich ja sagen, von meiner Seite aus, ich hätte da auch ein komisches Gefühl und weiß auch nicht, ob ich da zur Hochzeit gehen könnte, wozu du dich zwingen musst, aber ich glaube, das machst du auch schon, dass du auf jeden Fall mit deiner Ex-Freundin insofern einen guten Kontakt hast, dass das mit dem Kind alles gut funktioniert. Ja, also das ist das Einzige, sonst wäre ich auch schon längst weg aus Deutschland, weil ich Sommer gerne im Ausland. Ach so. Ich war schon einmal im Ausland und da hat es mir auch sehr gut gefallen, sonst wäre ich auch schon längst weg gewesen, wenn mein Sohn nicht mehr. Wie lange sind denn deine Eltern eigentlich schon getrennt? Die sind praktisch gesehen, wo mein Vater und meine Ex zusammengekommen sind, die sich da getrennt. Ach so, also auch noch nicht viel länger. Nee. Haben die sich wegen deiner Ex getrennt? Nein, nee. Meine Mutter, weil mein Vater halt LKW-Fahrer ist und meine Mutter halt eine ist, die viel unterwegs, also raus muss und oder rausgeht, hat dann meine Mutter dann irgendwann eine Affäre angefangen. Achso. Was sagt die denn jetzt zu dieser Geschichte? Ja, die kann das Ganze auch nicht nachvollziehen. Also die ist auch baff. Die kannte deine Freundin als deine Freundin ja dann auch sehr viele Jahre und gut sicherlich, ja, ne? Richtig. Wir haben also auch eine lange Zeit unter einem Dach gewohnt, weil sie den Eltern Stress hatte. Dann hat sie dann bei mir gewohnt und bei meinen Eltern. Mhm. Also. Und dass die jetzt dann auch schon heiraten, ist auch komisch, ne? Ja, allerdings. Ich kann das irgendwo absolut nicht nachvollziehen. Vor Weihnachten hat mein Vater noch mit meiner Mutter da wieder rumgemacht. Ja. Auf Deutsch gemacht. Ach so. Und verspricht ja auch noch das Blaue vom Himmel hier von wegen, wir kommen wieder zusammen. Ja, und dann kurz vor Weihnachten hat er dann Kontakt wieder zu meiner Schwester und meiner Mutter abgebrochen und meldet sich jetzt gar nicht mehr. Gut, das ist nicht dein Problem. Ja, da müssen die Frauen und muss er klarkommen. Ja, nee, das ist richtig. Aber wie merkwürdig, wenn die nochmal ein Kind zusammen bekämen, mhm. in welchem Verwandtschaftsverhältnis stünde dann dein Kind zu diesem Kind? Kompliziert. Also praktisch gesehen würde jetzt sogar mein Kind mein Stiefbruder werden. Ja, ne? Ja, genau. Ja. Weil meine Ex und mein Vater heiraten, meine Ex wäre meine Stiefmutter und mein Sohn mein Stiefbruder. Absurd. Allerdings. Ja, also gut wäre es natürlich, wenn du so im Laufe der Jahre deine abgeklärte Haltung zu bekämst. Du kannst es eh nicht mehr verändern. Illoyal war niemand zu dir. Ja. Insofern wäre es wahrscheinlich für alle Beteiligten gut, wenn du zumindest es schaffen könntest, ein relativ neutrales Verhältnis dazu zu kriegen. Also ich hatte das jetzt, bevor das rauskam mit der Hochzeit, hatte ich eigentlich auch damit abgeschlossen. Ja. Nur dann hatten sie das mit der Hochzeit gesagt und dann ja. Alles wieder hochgekommen. Von also, jetzt auf gleich. Ja, aber ich finde, ich würde es dir überhaupt nicht übel nehmen, wenn du da nicht hingehen würdest. Wenn du danach, wenn dir der Sinn danach nicht steht, finde ich, kann man verstehen. Ansonsten versucht das irgendwie so friedlich wie möglich irgendwie zu regeln alles. Und das ist nun mal so, da kann man jetzt auch nichts mehr dran ändern. Nee, allerdings. Ja, Mensch, André, da hat es sich aber auch getroffen, eine kuriose ja. Geschichte. Hast du ja. mittlerweile wieder eine neue Freundin? Nee, ich lebe jetzt seit der Trennung immer noch also alleine. Ja. Und ja, kümmere mich halt fast jedes Wochenende um meinen Sohn. Ja. Naja, aber das wäre vielleicht auch ein ganz guter Plan, um sich abzulenken, mal ein bisschen in Richtung andere Mädels gucken. Ja, das stimmt natürlich. Nur da, sofort kommen da ja dann andere Gefühle ins Spiel und man ist abgelenkt von der ganzen Vergangenheit und dem Staub ja. der Vergangenheit. Ja, richtig, ja. richtig. Ja. André, dann wünsche ich dir alles Gute, viel Glück. Und ja, super. Danke, Domian, fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn du da nicht hingehst, ich find's okay. Alles klar. Okay, ciao. Dankeschön, ciao. 0800 220 50 50, unsere Nummer. Die hat auch Patrick gewählt. Patrick ist 19. Hallo. Hallo, Domian. Patrick, um was geht's? Ja, meine Freundin, die ist sexsüchtig. Deine Freundin ist sexsüchtig? Ja, genau. Wie alt ist denn die Freundin? Die ist 21. Und wieso sagst du das? Und warum glaubst du das, dass sie sexsüchtig ist? Na, weil sie halt immer Sex haben will. Also wenn ich jetzt von der Arbeit komme, dann möchte sie halt gleich immer Sex haben und... Ja, dann geht es halt die ganze Zeit, dass ich durchgehend immer Sex haben will. Jeden Tag? Ja. Es schwankt halt immer mal. Also mal 8-mal und dann mal wieder 7-mal. Also von Tag zu Tag ist halt anders. 8-mal am Tag? Ja, also sie übertreibt halt schon ganz schön. 8-mal am Tag? Ich bin immer ganz fassungslos, wenn ich sowas höre. Schaffst du das? Ja, wenn man halt mal Stress hat, dann eher nicht so. Wie viel mal schaffst du denn am Tag? Na, wenn man einen guten Tag hat, dann schafft man schon mal die 8-mal, ne? Aber es kann auch sein, dass halt dann... 8-mal? So mit das volle Programm? 8-mal? Ja, na, dann lässt man halt mal das Vorspiel weg oder so, ne? Dann, na gut, aber du hast dann... Dann hängt man sich nicht mal so ganz rein. Nee, ja, natürlich. Aber du hast, um es klar zu sagen, du hast 8-mal dann eine richtig, einen richtig irrigierten Penis. Ja. Ja, genau. Super. Ja. Nicht schlecht. Aber dennoch hast du gar keinen Bock darauf, so oft am Tag. Ja, dann ich kann das ja nicht immer jeden Tag so machen, wenn man halt mal Stress hat und wenn auf der Arbeit es nicht so gut läuft und dann kommt man heim, man kann noch nicht mal was essen oder sich mal kurz ausruhen, dann kommst du gleich an und will dann gleich ins Schlafzimmer. Ich wollte gerade sagen, das ist auch eine Zeitfrage. Also, ja, genau. Wann kommst du von der Arbeit? Ja, so um 4 und 5. 4, 5. Ja, ja. Dann seid ihr auch den ganzen Spätnachmittag und Abend beschäftigt, wenn sie so viel will. Genau. Da bleibt keine Zeit zum Einkaufen, zum Saubermachen, zum Autowaschen und weiß ich was. Keine Zeit dafür. Ja, hat man dann keine Zeit. Genau. Ihr wohnt auch zusammen, schon länger. Ja, wir wohnen ja jetzt seit einem halben Jahr. Was macht sie denn, wenn du sagst, nee, keinen Bock? Ja, sie hat mir halt schon mal angedroht, dass sie, wenn ich nicht ihr das gebe, was sie braucht, dass sie mich halt dann betrügt. Hm. Was sie halt auch schon mal gemacht hat. Hat sie schon mal gemacht? Ja, also ich... Hab sie jetzt nicht in Flagranti erwischt, aber ich habe jetzt schon mal eine SMS gelesen und dann stand halt von irgendeinem Typ drin, dass es letzte Nacht schön war und so. Da habe ich mich halt schon gewundert. Und wie hast du dann reagiert? Hast du sie darauf angesprochen und zur Rede gestellt? Ich habe sie noch nicht darauf angesprochen. Das würde ich mal machen. Ja, aber... Hast du ich lieb sie halt schon und ich will halt nicht irgendwie, dass es zur Trennung kommt oder so. Ja, aber dich belastet das auf jeden Fall. Ja, dieser häufige Sexwunsch, meine ich. Ja, das belastet mich schon. Es ist halt auch so, dass wenn sie ihre Tage hat, möchte sie das halt auch, aber das will ich nicht so. Da habe ich eine kleine Abneigung, sage ich mal. Verstehe. Und dann fühlt sie sich gekränkt, oder? Ja, dann fühlt sie sich gekränkt und rastet aus und dann fängt dann ein Streit an und ja. Mhm. Hast du denn den Eindruck, wie lange seid ihr zusammen schon? Ein Jahr. Ein Jahr. Hast du den Eindruck, dass es... schlimmer wird oder dass es sich vielleicht doch ein bisschen abebbt? Es gibt so wie Zeiten. Es ist mal so 2-3 Monate, da hat sie voll Energie und dann ist es wirklich extrem. Aber es gibt halt auch mal jetzt zur Winterzeit, wo es halt nicht so sehr extrem war, aber halt schon mehr als andere Leute, sage ich mal. Mhm. Ja, ist natürlich so eine Sache, Patrick. Also irgendwann ist natürlich das Maß voll und irgendwann hat man dann wirklich keinen Bock mehr. Und wenn dann daran die Beziehung kaputt zu gehen droht, dann wird es ja ernst, ne? Das Ganze. Weil es ist halt auch so, dass ich mit ihr gar keine richtige Unterhaltung führen kann, weil es immer beim Sex endet, sage ich jetzt mal. Hast du ihr das denn mal so gesagt, wie du es mir gerade gesagt hast? Ich finde, dass du sexsüchtig bist. Ja, das habe ich ja schon gesagt. Aber ich sage dann, ach nee, ich will nur noch Spaß haben, ich bin auch noch jung und so. Ja. Und dann sage ich aber unserem Freundeskreis, die Paare, die sind auch so jung und die haben das auch in ganz normalem Maße. War die denn vorher auch schon so drauf, bevor du sie kennengelernt hast? Na, das weiß ich nicht, ob sie früher so drauf war, da habe ich nie gefragt. Fragst du doch mal. Aber es war halt schon immer von Anfang an von unserer Beziehung halt schon immer so viel, sage ich mal. Am Anfang noch nicht so, da hat es noch nicht so rausgelassen. Und am Anfang von der Beziehung, da ging das ja noch, da hatten wir auch Spaß gehabt, da hat sich gefreut, ach ja. Oder du bist halt, du bist so ein scharfer Typ, dass sie gar nicht von dir loslassen kann. Ja, na das auf alle Fälle. Aber ja, aber es ist halt irgendwie, belastet mich das schon. Ja, finde ich auch. Also am liebsten halt irgendwie zu ihm mal sagen, ob es da irgendwie eine Therapie gibt oder irgendwie sowas. Ja, pass auf. Also jetzt ganz im Ernst. Wenn das wirklich jetzt zu krass wird und zu doll und du wirklich keinen Bock drauf hast, dann sag ihr das. Das geht nicht. Dann sag, dass das nicht dein Ding ist und dass du dir so keine Beziehung vorstellst. Ja, aber dann droht sie mir immer gleich damit, dass sie sich das woanders herholt und mich betrügt und das will ich ja auch nicht. Ja, aber das ist ja, was ist denn das für eine Verhaltensweise? Denn wenn du sagst, ich kann das nicht, dann sagt sie, ich betrüge dich. Was ist denn das für eine Basis? Weißt du? Dann finde ich deinen Vorschlag, den du gerade gesagt hast, dass ich würde sie auch an der Stelle fragen, wie das früher war, bevor ihr euch kennengelernt habt. Ob sie generell so gepolt ist, dass sie immer muss. Wenn dem so ist, wäre das wirklich ein Fall für vielleicht für eine Beratung, zumindest für eine Sexualberatung mal. Ja, ich würde ja auch dabei helfen und mitgehen und so, das ist alles kein Thema, aber es muss sich halt langsam mal einschränken. Ja, also was sicher ein ganz guter Plan ist, wenn es dir wirklich zu sehr auf die Nerven geht, dass ihr beiden ganz einfach mal einmal zu einer Beratungsstelle geht. Ja. Dass ihr mit einem Fachmann zusammen darüber mal sprecht. Und was denn daraus wird, das kann man denn ja sehen. Ich würde mich da nicht unter Druck setzen lassen, ich würde mich auch nicht erpressen lassen von ihr. Das ist eine miese Nummer, wenn sie sagt, ja, dann hole ich mir woanders, weißt du? Das ist nicht korrekt. So verhält man sich nicht, wenn man sich lieb hat und wenn man in einer guten Beziehung ist. Ich würde dir gerne von meiner Psychologin noch eine Adresse geben. Ja, das wäre super. Dann kannst du ja entscheiden, ob du ihr das anbietest, wann du ihr das anbietest und so weiter. Genau. Ja? Okay. Patrick. Dankeschön, Domian. Du legst auf, wir rufen dich nochmal an. Okay. Tschüss. Tschüss. Sabrina, 24. Hallo Sabrina. Hallo, Domian. Hallo Sabrina. Hallo. Um was geht's denn? Und zwar, ich bin Nasenspray-abhängig. Nasenspray-abhängig? Ja. Erzähl mal. Also es war halt immer so, mit 17, 18 war das ungefähr. Da habe ich halt immer Probleme gehabt, dass ich keine Luft in der Nase bekommen habe. Die waren halt richtig zu. Allergie? Und ich habe, wie bitte? War das eine Allergie? Allergische Reaktion? Also ich habe auch schon einen Test machen lassen beim Arzt, aber das wurde nie was rausgefunden. Verstehe. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt kannst du auch nicht weitergehen. Dann habe ich Nasenspray genommen und jetzt nehme ich seit 5, 6 Jahren Nasenspray. Das solltest du... Wie bitte? Und jetzt hast du? Und jetzt habe ich auch mal gelesen, dass man davon abhängig werden kann und... Ja, fand ich schon krass irgendwie. Definitiv. Also soweit ich weiß, ist das für die Nasen und für die Nasenschleimhäute enorm schädlich. Wenn man das entsteht wirklich, offensichtlich ist das bei dir schon eine Abhängigkeit und eine Sucht, wo die Nase auf Dauer kaputt geht. Ja, genau. Ist das so ein Spray, was du in der Apotheke frei kaufen kannst? Ja. Und wie viel benutzt du da pro Tag? Wie viel Mal sprühst du es dir rein? Also früher, da habe ich es echt alle Stunde oder alle 2 Stunden gemacht. Da habe ich auch noch so ein Erwachsenen-Nasenspray genommen, aber dann bin ich jetzt irgendwie auf Kindernasenspray umgewandelt und das nehme ich so jetzt vielleicht so 5, 6 Mal am Tag. Also da ist die Dosierung schon ein bisschen schwächer bei dem Kinderspray. Genau, das ist schon mal ganz gut. Ja, ja, also ich war jetzt auch vor kurzem beim HNO-Arzt und der hat mir auch gesagt, dass es so eine Abhängigkeit ist und dass es operiert werden muss. Operiert werden muss? Ja. Was muss denn da operiert werden? Also die Nasenmuschel ist ziemlich angeschwollen, hatte schon gemeint, und die muss irgendwie verkleinert werden. Ach so. Ach so. Und das ist eine Folge von dem Spraygebrauch? Genau, ja. Ach so. Also wenn ich das jetzt nicht mehr nehmen würde, ja, dann würde ich es immer wieder anschwellen. Ja. Und es würde dann erst wieder zurückgehen, wenn ich dieses Nasenspray benutze. Hat der dir denn auch gesagt, wenn du das jetzt einfach immer und immer so weitermachst, was dann passiert? Nee, der hat nichts gesagt. Also er hat nur gemeint, dass es halt auch nicht so gut ist für die Nasenschleimhaut und sowas. Aber er hat auch nicht gesagt. Ja, dann musst du dich aber jetzt schleunigst irgendwie verändern. Ja, das stimmt. Ich würde auch nochmal zu einem anderen HNO-Arzt gehen und mir das nochmal genau erklären lassen, ob der das auch sagt, ob da eine Operation nötig ist. Mhm. Also ich wohne ja in Erlangen, drum war ich auch in Nürnberg mal bei so einem HNO-Arzt, ja, weil mir jemand den empfohlen hat. Ja. Und der hat halt auch gemeint, dass es halt operiert werden müsste und er würde mich zu seinen Kollegen nach Erlangen schicken. Ja. Und dann war ich jetzt auch heute bei ihm und der hat halt auch gemeint, das wäre so notwendig. Ah ja, dann sagen zwei Ärzte das jetzt, dann scheint das ja wirklich so zu sein. Ist denn das ein großer Eingriff oder ein ambulanter Eingriff? Das ist ambulant. Also in Nürnberg hat der eine HNO-Arzt auch gemeint, das wird so mit Vollnarkose gemacht und dass ich auch nicht arbeiten könnte, zwei Tage oder sowas. Habe ich schon richtig Angst davor bekommen, aber dieser, wo ich heute war, der hat auch gemeint, also so schlimm ist es nicht, das wird nur betäubt. Okay. Und dann kann ich auch normal wieder alles machen. So, das klingt ja schon mal ganz gut. Dann würde ich das aber auch in die Richtung gehen. Ja. Und danach wäre das dann, musst du dann auch aufhören, die Dinger zu nehmen, also das Spray zu nehmen. Genau, also ich habe auch gefragt, wie das ist, wenn man mal krank ist oder erkältet ist. Hm? Also er hat schon gemeint, also so ganz verboten wäre das nicht, aber man muss halt wirklich aufpassen. Ja. Ja. Also, das ist so ein, das hat sich dann so entwickelt im Laufe der Jahre und dann war es plötzlich eine Sucht, ne? So kann man sagen. Genau. Ja. Und jetzt musst du eine kleine OP über dich ergehen lassen. Ist ja auch noch nicht so schlimm. Vielleicht ist es jetzt alles noch rechtzeitig und noch gut zu handeln, das Ganze. Ja, das stimmt. Ich hoffe nur, dass es danach nicht wiederkommt, weil er hat gemeint, es kann sein, dass es in einem halben Jahr oder Jahr wieder sein könnte, dass diese Schleimhäute wieder anschwellen. Ja, gut, muss man dann mal abwarten. Ne? Also wenn das jetzt wirklich der Weg ist, dann würde ich auch sagen, mach den Weg, ne? Wenn die jetzt schon zwei Ärzte das so gesagt haben. Ja. Sabrina. Also, ja. Dann hoffe ich, dass das Problem dann wirklich erledigt sein wird. Ja. Und du keine Nasensprays mehr nehmen musst. Ja, das wäre echt super, das stimmt. Das wäre gut. Das stimmt. Dann wünsche ich viel Glück und gute Besserung. Dankeschön, vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Und mach weiter so und dein Team ist richtig super. Dankeschön, sehr nett von dir. Ich richte es aus. Tschüss. Danke, tschüss. Aus Erlangen war das. Oder aus der Nähe von Erlangen. Ein Anruf. Christian, 19. Hallo Christian. Ja, hallo Domian. Christian, was ist los? Ja, mein Thema ist Gefühlschaos, sag ich mal ganz grob gesagt. Mhm. Ich sitze im Moment so ein bisschen zwischen zwei Stühlen. Ich habe mich nach einer fast zweijährigen Beziehung von meiner Ex-Freundin getrennt, im August war das. Mhm. Und warum? Dann, ja, das fing eigentlich harmlos an, endete dann, sag ich mal, hinterher mit Handgreiflichkeiten leider auch. Also ich habe sie nicht geschlagen oder so, sondern ich habe sie halt mal fester am Arm gepackt und so weiter alles. Also Eifersucht war eigentlich das größte Thema. Warst du eifersüchtig oder sie? Also Anfang sie, hinterher ich. Mhm. Also das hat sich dann so hochgeschaukelt. Als sie dann anfing, mir andauernd irgendeine Szene zu machen, war ich natürlich dann auch erstmal ein bisschen skeptisch und habe gedacht, okay, hab ihr dann auch mal ab und an, sag ich mal, ein bisschen hinterher spioniert und hab auch mal so geguckt und ja, war dann hinterher auch eifersüchtig, wenn sie feiern war zum Beispiel und ich dann einfach mal gesagt habe mit ein paar Freunden, okay, fahren wir mal in dieselbe Disco, wo ich jetzt hinterher ganz genau weiß, dass das eigentlich total dämlich war, was ich so gemacht habe. Mhm. Und sie dann halt gesehen habe, wenn sie mit einem anderen Kerl getanzt hat und so, also ich war hinterher auch sehr eifersüchtig. Ja, aber du hast dann Schluss gemacht? Ich habe Schluss gemacht am so. Ende, ja. Ganz genau. Und wie ist der Stand der Dinge jetzt? Ja, jetzt hatte ich dann erstmal seit August knappe 3 Monate mit ihr keinen Kontakt. Mhm. Hab sie dann Anfang Dezember habe ich sie wieder getroffen. Das war auch zufällig beim Feiern, dass wir uns getroffen haben. Ich habe sie gesehen und sofort hatte ich, sag ich mal, wieder das Kribbeln, Schmetterling im Bauch, so sag ich mal, was man kennt. War halt meine große Liebe. Mhm. Und das Problem war, dass ich Anfang Dezember habe ich eine neue Beziehung angefangen. Mhm. Und hatte bis dahin eigentlich auch immer das Gefühl, dass ich sehr verliebt war. Mhm. Und das Problem war einfach, ganz einfach an der ganzen Sache, wir haben uns halt nur am Wochenende gesehen, wir wohnen gute 80 Kilometer auseinander. Mhm. Und hatte jetzt Anfang des Jahres auch zwei schwere Autounfälle, deswegen ist diese Entfernung für mich jetzt auch nicht mehr ohne Auto, sag ich mal so, einfach zu bewerkstelligen. Mhm. Und ja, dann habe ich den Kontakt zu meiner Ex-Freundin halt wieder aufgebaut und wir haben uns jetzt öfter mal auch getroffen, auch hinter dem Rücken meiner jetzigen Freundin. Mhm. Sex gehabt? Ja, leider. Hat die Ex-Freundin auch einen Freund? Sie hatte also eine längere Affäre seitdem, ja. Also wirklich einen Freund nicht, aber halt eine Affäre. Und ja. So, jetzt gibt es deine Freundin, die 80 Kilometer entfernt wohnt, richtig, mit der du telefonierst, simst, mailst oder was weiß ich. Ganz genau. Und es gibt wieder einen neuen Kontakt mit der alten Freundin. Richtig. Und würdest du sagen, dass es jetzt wieder entflammt ist, entfacht ist mit der alten? Ja, genau, das ist mein Problem. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler war. Ich habe mich gestern von meiner jetzigen Freundin getrennt, weil ich erstmal ein schlechtes Gewissen habe, dass ich ihr fremdgegangen bin. Mhm. Und weil ich einfach auch irgendwie wieder gemerkt habe, dass irgendwie wieder Gefühle entfacht sind. Mhm. Und deswegen auch mein Thema Gefühlschaos, ne? Weil ich ja, aber hast du dich ja schon mal korrekt verhalten. Du hast dich gleich von deiner neuen Freundin getrennt. Mhm. Wo ist jetzt das Problem? Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Also ich für mich war es einfach immer so, wenn ich am Wochenende bei meiner jetzigen Freundin war, also seitdem ich Kontakt zu meiner Ex-Freundin habe, ne? Mhm. Wenn ich am Wochenende da war, dann war ich am Wochenende einfach glücklich und habe gedacht, das ist es und vergiss deine Ex-Freundin, lass den Kontakt wieder ruhen. Mhm. Sobald ich aber vom Wochenende wieder zu Hause war und in diesen Wochenalltag wieder gekommen bin, habe ich so viel immer wieder nachgedacht und hatte einfach auch so oft wieder das Gefühl, scheiße, da ist wieder was und du vermisst deine Ex-Freundin. Und geht ihr das denn auch so? Ja, also sie sagt, auf eine Art will sie mich wieder haben. Sie merkt diese Gefühle auch wieder. Und auf der anderen Art sagt sie, es ist so viel passiert und es ist so viel kaputt gegangen. Sie hat einfach Angst, sich wieder auf mich einzulassen. Sie weiß nicht, ob sie das möchte. Es ist einfach jetzt ein ständiges Hin und Her. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Fehler gemacht habe, dass ich mich getrennt habe von meiner jetzigen Freundin oder ob es gut war. Und ist immer sehr schwer von außen das zu beurteilen. Richtig. Aber ich glaube, manchmal braucht es eine lange Zeit, bis man genau weiß, was man will. Und insofern ist dann ein unter Umständen nochmaliges Zurückgehen in eine Beziehung gar nicht so falsch. Auch wenn es letztendlich falsch ist, aber um durch das neue Erleben miteinander einfach noch mehr Erfahrungen zu machen, aufgrund dieser Erfahrung man dann irgendwann wirklich entscheiden kann. Mhm. Allein die Tatsache, dass du es immer wieder im Kopf hast, allein die Tatsache, dass du dich wieder darauf eingelassen hast, zeigt ja, dass das nicht abgeschlossen ist. Richtig. Wenn dir das egal wäre, wäre das nicht mehr passiert. Das sehe ich irgendwie auch so. So, dann wäre fast, ich würde mal fast jetzt den Spieß richtig umdrehen und sagen, okay, komm, dann jetzt aber nochmal volle Kanne und nicht so ein bisschen verhalten und mal hier und da, dann lassen wir es nochmal versuchen. Ja, also sie hat jetzt zu mir erstmal gesagt, dass sie auf jeden Fall auch wieder Zeit braucht jetzt erstmal, um das alles zu verarbeiten. Also sie hat mich wieder so gesehen wieder getroffen. Ich habe sie wieder, sag ich mal, aus ihrem jetzigen Leben rausgerissen und ihr gesagt, ich will sie wieder haben oder beziehungsweise ihr gesagt, dass ich noch Gefühle für sie habe und mir das noch vorstellen könnte. Mhm. Sie meinte daraufhin, dass sie Zeit braucht, das zu überdenken und dass sie das erstmal alles ein bisschen ruhen lassen sollte. Jetzt kam aber Montag, also für mich wirklich ein Schlag, auf gut Deutsch gesagt, ein Schlag in die Fresse. Sie war letzte Woche Freitag, war sie bei mir. Mhm. Wir haben gesprochen, sie sagte zu mir, sie braucht Zeit, sie möchte nachdenken und so, was ich gerade alles gesagt habe. Mhm. Dann war sie Samstagabend war sie feiern und sie ist öftere Male in so einer Disco hier in unserem Umkreis, wo auch viele Freunde von mir sind. Ja. Und da rief mich Montag, rief mich eine gute Freundin von mir an und sagte zu mir, hör mal, deine Ex-Freundin, die ist am Samstag hier in der Disco gewesen und hat da mit einem neuen Kerl rumgemacht. Mhm. Und das ist für mich einfach wieder so richtig so ein Schlag in die Fresse gewesen, weil ich gedacht habe... aber das ist doch interessant. Das ist doch genau interessant. Das heißt, du erfährst jetzt, dadurch, dass du etwas neuen Kontakt mit ihr hast, erfährst du wieder mehr über sie und über euch letztendlich. Richtig. Und das ist hilfreich. Letztendlich ist es ein Schlag gewesen, klar, verstehe ich. Mhm. Aber es zeigt ja vielleicht doch noch wieder mehr in die Richtung, dass es letztendlich nichts ist mehr zwischen euch beiden. Weißt du, worauf ich hinaus will, ist, dass ich einfach dafür plädieren würde, dich durchaus noch mal ein bisschen darauf einzulassen, um einfach Infos zu sammeln, Erfahrungen zu sammeln. Mhm. Und das ist eine schlechte Info, die ich eigentlich weiter von dir wegtreiben sollte. Ja, das ist es. Und dann wiederum war sie ja jetzt vorgestern wieder bei mir und hat nochmal mit mir gesprochen, hat sich auch dafür entschuldigt, dass es ihr leid tut. Und also es ist wirklich so ein Hin und Her. Und ich komme damit einfach nicht klar. Auf eine Art, auf der anderen Art weiß ich, dass ich sie wieder haben möchte, weil sie meine große Liebe ist. Ja. Dann sagt sie wieder, sie braucht Zeit, dann höre ich sowas, jetzt braucht sie wieder Zeit und ab. Das übrigens geht mir ab einem gewissen Punkt auf den Nerven mit diesem Zeitbrauchen. Ja, mir auch. Das ist absoluter Quatsch. Ja. Also irgendwann will man es, aber man will es nicht. Ja. Da steckt auch oft Taktiererei hinter. Sie sagt einfach, sie hat Angst. Also sie sagt, sie hat Angst, sich wieder auf mich einzulassen. Okay. Ich würde an der Stelle, würde mir sagen, okay, ich lasse mich nochmal ein bisschen drauf ein. Mhm. Aber die Reizschwelle würde ich niedrig setzen. Wenn zu sehr Gezicke und hin und her und ich weiß nicht und Zeit und dann ist dann aber wirklich Schluss. Ja, mein Problem ist einfach, dass ich, sag ich mal, jetzt auch nicht mehr so viel Zeit habe. Ich bin jetzt ab 1.4. Bin ich voraussichtlich für 8 Jahre auch bei der Bundeswehr. Ah ja. Und bin... Ja, ist doch gut für dich. Hast du für dich so ein Zeitlimit. Wenn bis dahin nichts gebacken ist, dann war's das. So würde ich mir, das würde ich mir so als Perspektive an deiner Stelle nehmen. Keine schlechte Idee. 1.4., also das sind noch schon einige Wochen. Hm. Bis dahin muss es klar sein. Mein Lieber. Gut. Christian. Ja. Ja, so mach es. Das finde ich ganz gut. Und dann ist aber auch wirklich Schluss. Man kann es auch irgendwann, kann man auch verrückt werden daran, also immer und immer und immer wieder aufwärmen. Dann ist auch irgendwann Schluss. Ja, das stimmt. 1.4. 1.4. ist der Stichtag. Das ist der Stichtag, das vereinbaren wir jetzt. Ja, das machen wir. Ich schreibe dir dann nochmal eine Mail. Ne? Genau, sehr gerne. Okay, Domian, viel Glück, Christian. So. Dankeschön, tschüss. Und bis dann. Tschüss. Jo, tschüss. Francesca, 23. Hallo. Francesca, guten Morgen. Guten Morgen. Die Frau mit einem schönen Namen. Ja, danke. Finde ich, ja. Francesca, um was geht's denn? Also es geht darum, dass ich, mein Verlobten mit meiner besten Freundin bei mir zu Hause im Bett erwischt habe, beim Geschlechtsverkehr. Ach, sag doch bloß. Ja. Dein Verlobter mit deiner besten Freundin? Ja, Verlobter mit meiner besten Freundin. Das sind ja immer Geschichten, wo ich mal denke, das ist doch nicht wahr. Das kann doch nicht wahr sein, dass die Menschen sowas machen. Ja. Erzähl mal genau, wie das war. Also ich bin im 6. Monat ja schwanger. Ach, das auch noch? Ja. Und ich arbeite so nebenbei bei meinem Onkel im Laden. Solange es noch geht, kann ich ja tun. Ja. Auf jeden Fall bin ich arbeiten gegangen und dann hat mein Onkel gesagt, also mein Chef sage ich ja immer, hat gesagt, komm, heute kannst du eine Stunde eher gehen, ist nicht so viel los. Mhm. Ich mich gefreut, habe ich gesagt, oh schön, dann bin ich eher zu Hause bei meinem Schatz und so, dann können wir nämlich noch was unternehmen. Dann, ich kam nach Hause, auf einmal habe ich schon so ein Gestöhne gehört und ich mir gedacht, aus meiner Wohnung. Der Schatz guckt vielleicht Fernsehen. Ja, habe ich mir so gedacht, keine Ahnung, was er schreibt. Man weiß es ja nicht. Ja, vor allen Dingen bin ich dann reingekommen, ich gucke, nichts gesehen, ich mache die Schlafzimmertür auf. Ich guck, liegen die beiden im Bett. Er lag und sie auf ihn rauf. Und ich habe das Bild immer noch so vor meinen Augen, dass ich wirklich weinen könnte. Ich bin so tief verletzt, Wie ging das denn dann weiter? Was hast du gesagt? Wie hast du dich verhalten? Ich habe sofort gesagt, raus. Zieht euch an und raus. Ja. Ja, und das ist doch nicht danach, was es aussieht. Und das ist nicht so, wir wollten das gar nicht, das ist so passiert. Das ist aber das Bescheuertste, ne? Es ist nicht das, wonach es aussieht. Ja. Was denn? Ja, nach was sieht das denn aus, wenn die beiden im Bett liegen und gerade zugange sind? Genau, ja. Ja. Also, Das war wann? Wann genau? Letzte Woche war das, Montag. Letzte Woche, Montag. Deine beste Freundin? Meine beste Freundin. Wirklich die allerbeste Freundin, so von immer schon? Ja. Seitdem ich 6 Jahre alt bin. Ja, wir sind zusammen groß geworden. Ja. Unsere Eltern kennen uns auch schon jahrelang. Hast du jetzt mit beiden einzeln schon gesprochen danach? Mit ihr gar nicht mehr. Also sie hat mich auch schon ein paar Mal versucht anzurufen. Mhm. Aber wenn sie anruft, reagiere ich gar nicht. Und mein Freund, der ist ja immer in der Woche meistens immer auf Montage. Na? Nur eine Zeit lang hat er hier gearbeitet. Jetzt ist er aber wieder auf Montage. Ja gut, aber du wirst doch einmal danach schon mal mit ihm gesprochen haben. Ja, nicht per Telefon, sondern SMS haben wir uns geschrieben. Achso, und an dem Tag, als das passiert ist, bist du dann wieder rausgegangen oder ist er rausgegangen oder wie, aus der Wohnung? Ich habe die beiden hier rausgeworfen, sind beide rausgegangen. Und danach hat er mich versucht anzurufen, SMS. Ich habe erstmal nicht reagiert. Ich musste das erstmal verkraften. Also im Klartext, du hast mit dem noch nicht geredet? Nein, noch nicht. Du hast mit ihr auch noch nicht geredet, hast mit keinem geredet? Auch nicht. Ich bin im Moment so verletzt. Ich kann nicht verstehen. Ich sehe immer dieses Bild. Und absolut. Auf eine Art will ich ihn ja auch nicht verlieren. Wir wollten dieses Jahr auch heiraten. Ich erwarte ein Kind von ihm. Wir sind 5 Jahre zusammen. Was schreibt er denn in seine SMS rein? Es tut mir leid, was passiert ist. Ich wollte es nicht. Es war ein Ausrutscher. Dann, es ist dumm gelaufen und sowas alles. Mhm. Ja, und ich will gerne wieder verzeihen, aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich kann es nicht. Naja, also wenn du schon mal sagst, ich will gerne verzeihen, das ist ja schon mal ein großer Schritt. Dann ergibt sich das Wie meistens auch. Wenn du jetzt sagen würdest, ich weiß überhaupt nicht, ob ich überhaupt noch verzeihen kann, wär der Fall schwieriger. Ja. Die Beziehung zwischen dir und deinem Verlobten war gut bislang? Ja. Sehr gut. Das hat auch immer alles harmoniert und so. Ja. Und danach... Und die Freundin war dann wahrscheinlich bei euch auch oft zu Besuch und ihr habt Sachen zusammen gemacht. Ja, oft. Sie hat geholfen, Kinderzimmer aufzubauen. Ja. Sie hat mich sehr viel unterstützt. Nun weiß man ja auch überhaupt gar nicht, ob das nur einmal war. Ja. Oder ob das gar, wir wollen es gar nicht denken, ein paar Mal schon war. Ja, daran will ich gar nicht denken. Mir wird schon schlecht, wenn ich wieder dieses Bild sehe. Mhm. Also ich sehe immer und dann auch noch... In unser Bett, wo wir jahrelang miteinander drin geschlafen haben. Bitter. Also mein ganzes Mitgefühl und Sympathie auf deiner Seite, Francesca. Danke. Ja, das ist ganz schlimm. Das ist auch unverzeihlich. Also ja. Mit der besten Freundin und von beiden finde ich es ganz schlimm. Ja, das ist... Das ist alles. Und dann, wie du sagst, dann auch noch in eurem Ehebett quasi. Ja. So, aber du liebst diesen Mann. Ja. Du bekommst ein Kind von dem Mann. Genau. Du wolltest ihn eigentlich heiraten und ihr wollt eigentlich heiraten. Ja. So. Jetzt finde ich es völlig korrekt und nachvollziehbar, dass du dich erstmal ein bisschen zurückgezogen hast. Ist dein gutes Recht. Ja. Aber wenn er jetzt doch so auf ein Gespräch drängt und darum bittet, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn du ihn zumindest mal anhören würdest. Ja, also das sagen, ist ja, was er zu sagen hat. Genau, erstmal hören, was er zu sagen hat. Und ja. Dann kann man weitersehen. Selbst dann muss die Sache noch nicht geregelt sein. Ja, klar. Aber es wäre vielleicht erstmal ein erster Schritt. Ja. Und das will ich ja eigentlich auch, denn ich erwarte ja ein Kind von ihm. Und genau. Und er soll dir, wenn ihr miteinander redet, sag ihm das gleich, rede dem aber sowas von ins Gewissen, dass der dir jetzt die Wahrheit sagt und dich nicht irgendwie mit irgendwelchen blöden Lügereien da beschwichtigen will. Ja. Wenn radikal alles auf den Tisch. Genau. Damit du weißt, woran du bist. Ja, ist ja auch so. Ja. Vor allen Dingen, er weiß, wie das verletzt ist, wenn jemand fremd geht. Denn vor mir, die Beziehung, die er geführt hatte, die seiner Ex-Freundin, ist ihm fremdgegangen. Ja, er braucht sich nur vorstellen, er würde dich mit seinem besten Freund im Bett finden. Ja. Ne? Dann hat er schon das Gefühl, was er sich vorstellen muss. Genau. Und vor allem, er hat mir ja immer gesagt, ich würde dir niemals fremd gehen, ich liebe dich doch, sowas würde ich niemals tun, du tu mir das bitte auch nicht an und sowas alles. Ist die Schwangerschaft, ist das ein Wunschkind von euch beiden? Ja, war so, ist ein Wunschkind. Also er ist da auch, freut sich drauf und... Ja, waren von beide aus. Wir haben beide drüber geredet und waren beide einverstanden. Ja, und dann haben wir dann versucht und dann hat es auch geklappt. Ja, dann wurde es hergestellt. Ja. Ja. So, jetzt lass uns mal noch ein paar Worte sprechen über die beste Freundin. Ja. Wie willst du dich da verhalten? Ich weiß, sie will ich ja auch nicht verlieren. Sie kenne ich ja schon schließlich, seitdem ich klein bin. Aber ich weiß nicht, ich habe Angst, dass es dann irgendwann mal wieder passiert. Mhm. So, und sowas hätte ich niemals von ihr gedacht. Niemals. Mhm. Ich finde das auch einen so wahnsinnigen Loyalitätsbruch. Ja. Also ich könnte auf eine sehr längere Zeit, sagen wir mal so, wäre die Sache für mich erstmal gestorben. Ja, klar. Aber das ist so, das ist wie eine Schwester für mich. Umso schlimmer. Ja, und Das hätte ich ihr niemals zugetraut. Sie war bei mir in der Wohnung alleine. Sie hatte Stress zu Hause gehabt. Sie hat quasi ein Jahr lang hier bei mir zu Hause gelebt. Sie hatte kein Geld. Sie hatte nichts gehabt. Ich habe ihr Essen, Trinken, Zigaretten. Sie konnte alles von mir bekommen, das, was sie wollte. Hat die einen Freund? Nein, zurzeit nicht. Kein Freund. Nein, die, und dann fällt die mir so im Rücken. Ganz schlimm. Die hat versucht, dich anzurufen, hat dir noch keine SMS geschickt. Nein, nur versucht anzurufen. Ja. SMS hat sie noch keine geschickt. Mhm. So, Francesca, jetzt würde ich mal vorschlagen, der erste Schritt ist, wenn es irgendwie geht für dich, setz dich mit deinem Verlobten zusammen. Ja. So, und alles Weitere wird sich dann schon fügen. Ja, das erstmal kommt Samstag kommt der von der Montage wieder. Achso, der kommt Samstag wieder. Samstag. Und dann seht ihr euch dann zwangsläufig. Also sehen tun wir uns ja nicht. Er wohnt zurzeit bei seinen Eltern. Ach so. Mhm. Und also hier bei mir nicht. Ja. Er hat, seine Mutter kam hierhin, hat Sachen von ihm abgeholt. Ach so. Die Mutter, die ist auch auf 180 zu ihm. Also die steht also, auf deiner Seite. Ja, die stehen alle auf meiner Seite, die Familie. Die liebt mich ja über alles, seine Familie. Ja. Und die haben auch gesagt, die können das nicht verstehen, wie er sowas machen konnte. Okay, jetzt hast du dann noch zwei Tage, na einen Tag Zeit zum Bedenken morgen. Ja. Und wenn er das wünscht, setze ich mit ihm zusammen und dann sehen wir weiter. Ja. Wenn es dann noch alles sehr problematisch wird, mailst du uns nochmal, können wir nächste Woche nochmal telefonieren. Ja. Sollen nächste Woche dann wieder um die gleiche Zeit. Ja, genau, so sind wir immer hier. Genau. Immer okay. Zwischen 1 und 2. Am besten mailen, das ist das Allerbeste. Domian@wdr.de. Okay. Francesca, viel Glück. Ja. Und alles Liebe. Und danke, dass Sie mir zugehört haben. Sie sind sehr nett. Ja, aber du musst mich doch duzen. Ich habe dich auch geduzt. Okay, ne? Du. Danke. Du, Francesca. Okay, du, Mia. Ja, no. Alles klar, dann wünsche ich einen schönen Abend noch. Wünsche ich dir auch eine gute Nacht. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Da sitzen mich neuerdings immer die Leute. Oder ein paar Leute zumindest. Was ist denn los hier? Martina. Martina, 44. Guten Morgen. Hallo, Domian. Du sagst aber nicht sie zu mir. Nee, du, ich sage du zu mir. Martina, was geht's? Es geht darum, ich möchte ein bisschen mehr Respekt haben für die Leute, die ein bisschen anders denken, die ein bisschen aus dem Rahmen gefallen sind. Bist du ein bisschen aus dem Rahmen gefallen? Ja, also ich lebe seit Jahr 2000, habe ich mich entschieden, als Frau zu leben und dabei als Mann zu arbeiten auf dem Land. Moment, als Frau zu leben? Ja, als Frau ist der Mann schafft und die Frau lebt. Das heißt, ich lebe das, wie ich innen fühle. Das ist mein Gefühl und ich gebe mich so, wie ich bin. Und aber im Ausweis und im Alltag bin ich der Mann, der noch im Ausweis von früher her drinsteht. Verstehe. Darf ich fragen, wie dein Männername war oder ist? Der ist Martin und ach so, wie praktisch. China ist jetzt halt die, ganz einfach, ich habe mir bloß sag habt, Tina ist halt die weibliche Form von einem Martin. Verstehe. Wenn ich dich jetzt sehen würde, wenn du hier neben mir sitzen würdest, ja? Würde ich das sehr merken, dass du eigentlich vom Körper her ein Mann bist oder bist du schon... Man würde es natürlich, man sieht es auch vom ganzen Gestalt her, aber es ist halt eine weibliche Form von einem männlichen, also es ist eine Mann-Frau, sage ich immer so. Aber wenn ich dich nackig sehen würde, bist du noch männlich erkennbar? Ich bin noch männlich erkennbar. Du bist noch, hast noch einen Penis und sowas. Hast du Hormonbehandlungen schon gemacht? Nee, es ist ja so, bevor die psychologischen Gutachten und alles kommt, muss ja erstmal der Alltagstest kommen. Mhm. Und ich habe mich halt so lange, bis eine Veränderung, Personenstandsänderung noch nicht in Frage kommt, weil ich erstmal meine finanzielle Sachen in Ordnung bringen muss. Mhm. Die ich leider aus früherer Zeit mitschleppe. Ja. Und deswegen hat auch ein Frauenarzt zu mir gesagt, erst der Mann muss seine Sachen erledigt haben, bevor die Frau komplett leben kann. Ich verstehe. Der Mann, der macht ihn. Geht der arbeiten? Der Mann geht arbeiten. Der geht als Mann auch arbeiten? Der geht als Mann arbeiten. Was macht der? Macht ihn vom Beruf? Der ist Steuerfachangestellter. Steuerfachangestellter, da sitzt der, macht ihn mit Schliffs und Kragen. Genau. Und als Kerl halt. Ja, als Kerl halt. Lebt der Mann alleine? Der Mann lebt alleine, hat aber schon mal eine Beziehung gehabt von 4 Jahren. Mit einer Frau? Mit einer Frau, ja. Wo ich halt erstmal, denn ich habe das ganze Gefühl, dass ich eine Frau bin schon seit 14 und wo ich 14 war, da muss man halt dazu sagen, es war 1978. Ja, da war das schwierig. Noch unter Strafe gestellt. Sogar das noch, ne? Und ja. Es war so, ich habe immer diesen Spagat, dass die weibliche Form viel stärker ist, als ich selber Mann wurde. Also stelle ich mir deine Jugendjahre und deine Jahre des jungen Erwachsenseins nicht so ganz schön vor. Nee, es war problematisch. Weil du nicht wusstest, so, was ist mit mir los und wo will ich hin? Und das heißt, ist es deshalb auch zu erklären, dass du noch keine längere Beziehung hattest als diese eine, von der du gerade gesprochen hast? Genau deswegen, weil es ist natürlich jetzt auch schwierig, weil viele, die von rein lesbische Beziehungen suchen, die suchen eine richtige Frau. Oder auch die Schwulen, die suchen einen Mann, aber keinen Mann, der später Frau ist. Natürlich. Du stehst aber auf Frauen. Ich stehe auf bisexuell. Also ich kann genauso einen Mann nehmen, der dann sagt, okay, das ist ja praktisch. Egal, dass ich mal dass die Frau früher ein Mann war. Ja, ich verstehe. Oder auch eine starke Frau, die dann sagt, okay, ich bin froh, dass ich eine gute Freundin habe, die aber auch männlich denken kann. So, der Martin sitzt den ganzen Tag in seinem Steuerbüro und macht seine Arbeit, die er gelernt hat. Dann geht er irgendwann nach Hause, in seine Wohnung. Er wohnt alleine. Ja. Dann geht die Tür hinter ihm zu und dann verwandelt sich der Martin in Martina. Nicht immer, manchmal auch der Martin noch seine Sachen erledigen muss. Aber wenn größere Freizeiten ist, Wochenende wie jetzt morgen wieder, das Faschingswochenende natürlich. Aber ich möchte halt auch da den Respekt haben, dass Verkleiden nicht gleich Verkleiden ist. Ja, natürlich nicht. Denn es ist ja... Sag mir doch mal, wie das bei dir geht, dann, wenn du dann so ein freies Wochenende vor dir hast und du kommst in deine Wohnung. Wie läuft die Verwandlung ab? Die läuft schon 2-3 Tage vorher ab, dass ich mich halt komplett rasiere. Ja. Dann auch komplett die Fingernägel und alles so vorbereite. Ja. Und auch Augenbrauen mache. Und dann, wenn der Tag kommt, dann style ich mich um. Dann wird gut mit Make-up und geschafft und dann umgezogen. Also dann kommen diese Brusteinlagen, die Brustprothesen, wie eine echte Frau, die nach einer Brust-OP diese Brustprothesen. Ja. Und dann dieses Mieterhäuschen. Und dann ziehe ich mich ganz normal weiblich an, mit einem Rock oder mit einer Hose. Schicke Pumps dazu? Nö, Stiefel. Oder auch Ballerinaschuhe. Hey. Weil ich ja groß genug bin, weil ich ja jetzt 88 groß bin. Ja. Aber es soll halt natürlich wirken und nicht irgendwie überzeichnet. Ja. Gehst du denn dann als Martina auch raus? Natürlich. Ja. Ich bin tagespflichttauglich. Ja. Gehe auch einkaufen, gehe. Also, und die Leute um mich herum, die sagen halt, du bist nun mal, du fühlst und bist weiblich. Ja. Und dann versteckt die Person nicht, die du bist. Ja, das ist doch eine gute Reaktion. Ja. Ja, also deine, so die Nachbarschaft, hat sie das akzeptiert bei dir? Es ist sogar so, meine Vermieterin, die ist ja auch schon um die 70 rum. Mhm. Also die hat mal zu mir gesagt, das ist ihr egal, ob da nun ein Mann oder eine Frau lebt. Ja, Hauptsache ordentlich und sauber. Wie ich bin, so bin ich. Der Charakter ist wichtig. Wohnst du in einem kleinen Ort? In einem kleinen Ort, 8000 Einwohner. Ja, sensationell. Und ich habe es halt für mich selber geschafft, dass die Leute sagen, so wie du bist, bist du halt. Also gibt es eine ganze Menge Leute, die auch schon Martina zu dir sagen? Die auch Martina zu mir sagen. Ja. Aber es gibt halt auch Leute, die halt das Problem haben, sie kennen nur den Martin und die Martina wird nicht richtig anerkannt, weil sie sagen, das ist ja nur eine Fluchtform, die Martina ist nur die Flucht vom Martin. Ach so, die haben keine Ahnung. Dann sage ich nein, weil es ist ja, gefühltes Leben ist was anderes als das, was ihr in der Realität sehen wollt. Ja, klar. Die Leute, deine Arbeitskollegen, wissen die auch Bescheid von deinem Doppelleben, sage ich mal so? Also der Chef hat gesagt, okay, privat ist privat und Geschäft ist Geschäft. Hm. Aber die Kollegen, es wissen einige, aber ob alle es wissen, aber es ist natürlich in einem kleinen Ort. Hat sich das rumgesprochen? Da spricht sie das natürlich rum. Aber es wäre undenkbar, dass du als Martina zur Arbeit gehst. Ja, weil es ist halt auch noch so, da schafft noch die Senioren mit und die ist auch schon um die 80 und ob die Generation das noch kapiert, was da läuft. Es ist auch bei mir in der Familie so, meine Mutter und mein Bruder wissen es, aber mein Vater weiß nur, dass ich die Damensachen habe, um auch mal für mich selber eine sexuelle Ausflug zu machen. Ach so, na, immerhin weiß er das dann schon, ne? Ja, aber er weiß halt nicht, dass ich als Frau unterwegs bin oder auch als Frau rausgehe. Was sagt denn deine Mutter dazu, dass du als Frau unterwegs bist? Die hatte zu Anfang Schwierigkeiten, aber hat jetzt gesagt gehabt, weil sie weiß, dass sie im Prinzip auch ein bisschen dazu beigetragen hat, dass sie so arg Frau wurde. Mhm. Weil ich hatte, muss dazu sagen, ich habe als Kind früh mit 10 eine Gehirnerschütterung mit Epilepsie gehabt, das inzwischen ausgeheilt ist. Und dann konnte ich nicht richtig Junge werden. Und da hat sich die Frau bei mir verselbstständigt. Irgendwann ist sie immer mehr selbstständig geworden. Ja. Und dann hat sie gesagt, okay, du hast dein Leben, es ist dein Leben, mach das Beste draus. Hast du Geschwister? Ich habe Geschwister, einen Bruder. Und wie sehen die das? Und der sieht es halt so, er sagt halt, das ist dein Leben, aber du musst auch für dich dann hinstehen und sagen, wenn das halt so kommt, dann muss ich halt das auch durch von ganz durchziehen. Entweder ganz oder gar nicht. Hast du das vor, das ganz durchzuziehen? Sagen wir mal so, wenn die Zeit kommt, dann wird das auch irgendwann mal für mich in Frage kommen. Das heißt, als großes Ziel ist irgendwann eine Operation schon angepeilt? Natürlich, aber es ist halt, wie gesagt, so, man kann jetzt nicht den Zeitpunkt festlegen, jetzt muss morgen sein, sondern ich muss erstmal das eine nach dem anderen. Mhm. Ich räume auch im Umfeld jetzt auf, ich war auch sogar vor kurzem mit meiner Sandkastenfreund, den ich vom mit 3,5 kennengelernt habe, der hatte immer gesagt, hab, zu mir kommst du nur als Martin, weil ich dich als Martin kenne. Mhm. Und da habe ich dann irgendwann mal einen Zeitpunkt erwischt gehabt, wo jetzt auch seine Tante, in dem Haus, wo er wohnt, verstorben ist. Habe ich dann mal einen Punkt erwischt gehabt, wo er mit Nachbarn zusammensaß, weil er selber homosexuell. Mhm. Und dann bin ich als Martina, war ich schwimmen gewesen, bin dann habe gesagt, hab, okay, ich komme. Mhm. Und dann hat er zu mir gesagt, hab, wow, nachdem ich auch inzwischen, man muss auch sagen, ich habe von 2006... Da war er begeistert, als du als Martina aufgetaucht bist. Ja, er hat dann halt gesagt, hab, du bist doch einfach du, leb doch dein Leben. Martina, ich finde das sehr schön, was du mir erzählt hast, denn das macht, glaube ich, vielen Leuten Mut, die in ähnliche Situationen sind wie du. Und ich freue mich, dass unsere Zeiten sich so verändert haben. Wenn man die Zeit 30 Jahre zurückklappt, wie du es gerade auch schon gesagt hast, da hatten die Leute... die so empfunden haben wie du, die hatten es wirklich sehr schwer. Das war eine schlimme Zeit. Ich freue mich, dass du angerufen hast und dass wir beide uns kennengelernt haben und wünsche dir einfach für deinen weiteren Weg alles herzlich. Von Herzen Gute. Ich würde dir gerne, Dominian, dann mal erzählen, wenn ich mal wieder neue Sachen habe. Einfach mal wieder. Ich gucke gerne deine Sendung an. Ich finde es so toll, dass man da so offen und ehrlich sprechen kann. Also, wir können gerne in Kontakt bleiben. Mail uns, wenn irgendwas Neues ist und dann reden wir gerne nochmal zusammen miteinander. Okay. Alles Liebe, alles Gute. Alles Liebe, tschüss. Tschüss. Günther, 73, guten Morgen. Guten Abend. Ja, gut. Guten Abend, Günther. Um was geht's denn? Ja, Domian hier. Ich habe seit vielen Jahren eine pflegebedürftige, schwerkranke Frau, 100% schwerbehindert. Und ich weiß auch, dass die ganze Sache vom Staat wohl etwas unterstützt wird. Zum Beispiel über 1 Million Angehörige müssen daheim mit ihren Schwerstkranken zurechtkommen. Mhm. Auf der anderen Seite ist es ja auch ein finanzielles Problem. Sagst du mir man bekommt schon für diese Erkrankung 410 war es, jetzt ist 420, also 10 Euro mehr. Ja. Auf der anderen Seite, wo ich halt Angst habe, meine Frau ist krebskrank, in kurzen Stichworten gesagt, den wir einigermaßen im Griff haben. Sie hat Knochen gebrochen, sonst hätte sie auch nicht Pflegestufe 2. Mhm. Hat epileptische Anfälle. Woher hat sie die Knochen gebrochen? Auch von der Krebserkrankung. Von der Krebserkrankung. Also, und zwar wird da Osteoporose sehr entzogen und die Knochen werden wirklich dünn wie Papier. Mhm. Bei meiner Frau sind im Jahr 2001 beim Husten die Lendenwirbel, das ist unten am Steißbein, unten in der Richtung, 1 und 4 ist gebrochen und oben Im Halswirbel sind auch 4 Stück gebrochen. Nur durchs Husten? Beim Husten, also nicht bei Aufprall, sondern ja, nur beim Husten. Also die oberen weiß ich noch gar nicht genau, aber die unteren 2 sind eindeutig durch beim Husten gebrochen. Jetzt liegt deine Frau, ist bettlägerig. Nein, die ist, Gott sei Dank, ich muss sagen, ich bin in München bei guten Ärzten, Universitätsklinik, und meine Frau ist auch da in besten Händen. Die Rückensache ist nicht mehr operiert worden, sondern da kann man heute mit Spezialmitteln, und Fosa Max heißt es, und Vitamin D, das ist ja auch jeden Tag, die Knochen einigermaßen wieder stabilisiert. Mhm. Gut, dann nur, damit ich mir so einen Eindruck machen kann von dem Krankheitszustand. Und jetzt, der Krebs, der ist einigermaßen, das ist ein ganz großes Glück, der Krebs hält nach der Operation still. Mhm. Also es ist, meine Frau lebt, weil die Metastasen, Gott sei Dank, nicht im Körper ihr Unheil weiter verbreiten. Ja, das haben auch die Professoren gesagt. Also deine Frau muss nicht liegen, sondern sie kann sich bewegen etwas? Ja, sie kann jetzt fast nicht mehr gehen, aber das hängt jetzt mit der nächsten Krankheit zusammen. Seit 5 Jahren circa wird das Gehen immer schlechter. Sie ist kleinschrittig geworden. Man hat gedacht, es ist aufgrund dieser Hirnerkrankung, sie hat 2 Schlaganfälle gehabt. Ach, das kommt auch noch hinzu. Ja, das hat sie im Jahr 2000 gehabt. Ja. Und epileptische Anfälle. Und seitdem nimmt sie auch ein Antiepileptikum. Ist deine Frau ansprechbar? Ja, ja. Du kannst dich auch mit ihr normal unterhalten. Ja, ja. Die Ärzte sagen alle, ich bin der ideale Krankenmanager oder Pfleger. Aber du musst sie doch wahrscheinlich dann waschen und zur Toilette begleiten und sowas. Das mache ich alles. Aber sie ist jetzt auch wieder vor kurzem ganz schlimm gestürzt. Mhm. Richtig auf den Kopf oder aufs Auge, wo das Auge drin ist, das heißt Orbiterboden. Drunter ist das Jochbein und der Kiefer, das ist alles gebrochen gewesen. Hat man aber auch nicht mehr operiert. Man muss sie doch auch schlimme Schmerzen haben ständig. Ja, das Auge, Gott sei Dank, sie hat ja einen großen Schutzengel. Und wahrscheinlich war ja auch ich immer auf die aufpassen. Neulich in der Nacht hat sie sich einmal an der scharfen Mauerkante das ganze Ohr geschlitzt. Das ist dann auch wieder genäht worden, die Ohrmuschel, meine ich. Ja. Also Günther, bist du denn ganz alleine für sie verantwortlich oder gibt es noch Kinder oder Verwandte? Es ist Folgendes. Sie wissen ja selber, das ist klar, ich wohne in Diesen am Ammersee, und ein wunderbarer Ort, und da gibt es auch eine Caritas, und die würden auch kommen, aber bis jetzt mache ich immer noch alles allein. Mhm. Was ist jetzt der Grund deines Anrufs? Der Grund, warum ich anrufe. Jetzt, solange ich aktiv bin und das alles machen kann, auch meine Frau fahre in die Klinik, alle 4 Wochen ist diese Krebsvorsorge, da kriegt sie dann immer noch so Spritze, wo praktisch die Krebserkrankungen im Schach gehalten werden. Auch für die Knochen kriegt sie da Medikamente. Mhm. Aber für den Kopf, da habe ich ganz große Sorgen. Das ist eigentlich jetzt das Primäre, weil sie oft stürzt. Ja, sagst du mal Schwindelanfälle hat sie. Sagst du mal den Grund des Anrufes? Ich wollte eigentlich nur sagen, da habe ich schon Angst, weil es sind buchstäblich 1000 oder in dem Fall über 1 Million Angehörige pflegen ihre kranken, pflegebedürftigen Angehörigen mit, also bei mir ist zum Beispiel mit Pflegestufe 2, pass auf, wir machen so, dann verstehe ich es besser. Sag mal ganz konkret, vor was du Angst hast, wenn ich sie nicht mehr pflegen kann, obwohl ich gerne mit den 420 Euro zurechtkomme, weil der springende Punkt ist der, und das wird eines Tages schon einmal kommen, wenn ich vielleicht nicht mehr kann. Oder meine Frau. Wir werden ja alle älter, auch alle Menschen werden älter. Tatsache ist, dass meine Frau auch mit der Pflegestufe 2. Günther, wir schaffen es. Günther, pass mal auf, meine Sendung ist gleich vorbei. Versuch mir doch mal ganz klar zu sagen, was deine Angst ist. Dass du es nicht mehr alleine schaffst. Ja, und dann im Pflegeheim sind die finanziellen Kosten für mich nicht mehr erschwerbar. Ich verstehe. Also 1200 Euro werden wohl von der Pflegestufe bezahlt, aber trotzdem bleiben 1921 Euro für mich zu bezahlen, weil insgesamt die Pflege, die ich jetzt eigentlich alles selber mache, die kostet im Heim 3200 und noch was. Und das übersteigt völlig deine Möglichkeiten. Ja, auch nicht meine, alle, viele ja, Menschen natürlich. Geht ja, so. Ja, ja, ja, ja. Darum ja. Heißt ja, die müssen irgendwie mal zurechtkommen. Mhm. Und du hast große Sorge vor der Zukunft. Ja, und die Pflegesache wird ja auch noch schlimmer. Mhm. Man sagt, so wie wir jetzt 2 Millionen Kranke haben, Pflegebedürftige, sind es im Jahr, Statistik 2030, sind es 3,5 Millionen. Es werden immer mehr. Es wird immer schlimmer. Schlimmerweise, und die Kosten werden immer höher. Wer soll denn das mal bezahlen? Es wird ein Günther, Arzt vom Alt werden. Günther. Ich muss dich ganz unhöflich unterbrechen, weil die Sendung gleich rum ist. Ich bitte dich aufzulegen. Wir melden uns gleich nochmal kurz bei dir. Und wir melden uns gleich nochmal. Leg bitte auf. Ja, tschüss. In der Technik, Thomas Wittig. Morgen sehen wir uns wieder und hören wir uns wieder. Ich wünsche euch eine gute Nacht.